Ja, gute Frau, was wollen Sie denn? Ja, guten Tag, ich hätte gerne... Ich hätte gerne ein Buch, bitte. Also hören Sie mal. Ja, die junge Dame, junge Dame ist wahrscheinlich falsch. Die alte Dame war früher da. Ich verbitte mir das. Sie sieht zwar nicht gut aus, aber sie war nur mal einfach ein paar Minuten früher da. Ein paar Sekunden früher da als sie. Ich hätte gerne ein Buch. Sie wollen ein Buchladen hier. Das ist eine Unverschämtheit. Sie stellen Sie sich jetzt augenblicklich hinten an. Die ist überhaupt nicht richtig frisiert, die Frau. Ja, was, wieso Schallplatte? Was glauben Sie eigentlich, wo die sind? Also ja. Ich habe hier, sehen Sie sich doch mal um da in den Regalen. Hier an dieser Saunaheizung entlang haben wir Bücher aufgestellt. Da ist Goldmann, da ist Heine. Da können Sie sich was aussuchen. Ja, aber Heinrich Heine kenne ich, Goldmann kenne ich nicht. Robert Goldmann, das ist ein vergessener Romantiker. Also ich hätte jedenfalls gerne eine Schallplatte. Was erzählen Sie eigentlich für einen Unfug? Und zwar von diesem Ich hätte gerne ein Buch von Ihnen. Und zwar von, wie heißt er noch gleich? Ja, ich weiß jetzt wirklich nicht, wen soll ich denn zuerst bedienen Na, von mich den beiden. Natürlich. Also ich bin zuerst da jetzt reingekommen, ich hätte gerne eine Schallplatte. Ja, wir haben nicht viele Schallplatten. Der Herr dorthin drängelt sich immer vor. Ja, das ist ja wohl mein gutes Recht. Ich meine, ich habe heute den ganzen Tag schon gearbeitet, 8 Stunden in der Fabrik am Band gestanden. Na, hören Sie mal, ich habe am Tonband gestanden und aufgenommen. Ich habe Forschungsarbeit heute betrieben. Ich kenne Sie aus dem Fernsehen. Ein wenig entspannen. Im Fernsehen haben Sie aber besser ausgesehen. Ja, hey, also bin jetzt, ich auch... Also bitte nicht streiten hier in meinem Laden. Also letzte Woche ist jetzt alles runtergefallen hier. Es ist ja nicht so alt, ne? Na, also jedenfalls... Was für eine Platte denn bitte? Die von dem einen Franzosen mit den 100.000 Fliegen. Genau, Franzosen. Ulrich Pflock heißt der Mann und ich glaube, das Buch heißt Fluch der Tugenden. Also Sie... Buch der Tugenden. So, aber Sie sind jetzt nicht dran, du meinst, ne? Das ist ja unhöflich. Ja, wie heißt Wenn der Sie Franzose? Hier wie heißt denn Ihr Buch Franzose? Buch kaufen mit den Tugenden, das wird bei Ihnen nicht fruchten, möchte ich meinen. Das ist eine Unverschämtheit, was Sie und sich herausnehmen. Jedenfalls Sie möchte ich jetzt die Schallplatte von diesem Franzosen jetzt hier haben, bevor sich der Herr hier weiterhin vorbringt. Sagen Sie doch endlich, welchen Franzosen Sie meinen. Ich habe nicht viele Schallplatten und da sind aber schon... Der mit den 100.000 Fliegen da, der Gilbert, Gilbert ja Bekaut heißt der, glaube ich. Bekaut? Also da kann ich vielleicht mal hinten im Lager nachschauen, ob ich da was finde. Ja, schauen Sie doch mal. Aber ich bin da wirklich nicht sicher. Ja, aber wenn Sie dann nach hinten gehen, dann können Sie vielleicht auch schauen, ob Sie das Buch von Ulrich Pflock... Das, ich das sagte bereits, Fluch, halten Sie den Schnabel, Sie alte Schachtel. Fluch der bin ich bereit hier. Tugenden, ja. Ja, also ich gehe jetzt mal, vielleicht wenn Sie hier so lange abwarten und wir spielen dann vielleicht so lange unser Jingle, dann können Sie vielleicht, guter Mann, können vielleicht sagen, eure Tagesordnung. Und die Frau Nesslein-Finskal sagen dann hinterher, welche Frequenzen und so. Das kriegen Sie doch hin, die Frequenzen? Beide, oder? Also wenn, nur wenn Sie mir das Buch mitbringen. Ich weiß gar nicht, um was es hier überhaupt geht. Na, jetzt seien Sie mal ein bisschen kooperativ. Also. Ja, ich mach's jetzt an und geh dann, ne? Ja, Eure Tagesordnung. Also die Frequenz ist 96,6 oder 97,45. Das ist ja unglaublich. Also 96,6 terrestrisch natürlich, Sie als Naturwissenschaftlerin. Und 97,45 im Kabel, das wissen doch unsere Zuhörer gleich mal schon wieder gar nicht. Ja, und was ist da der Unterschied? Ja, also ich habe jetzt hier diese Platte gefunden. Das Buch ist leider ausverkauft. Also es geht ja wie ein warmes Semmeln. Das macht ja nichts. Hauptsache die Schallplatte ist jetzt da. Das ist wieder mal typisch für Sie, möchte ich sagen. Sie sind eine ganz doofe Nuss. Also ich kenne Sie jetzt bereits 5 Minuten und ich habe keine guten Erfahrungen mit Ihnen gemacht. Das ist doch Hanebüchen hier. Vertragen Sie sich doch mal ein bisschen. Wir können ja vielleicht zunächst mal diese Schallplatte ein bisschen anhören. Ja. Und dann auch, ich habe dann noch ein kleines Essay vorbereitet über den Künstler, wie hieß er noch gleich? Gilbert Bekaut. Ja, dann können wir vielleicht auch das Essay dann gleich danach anschließen. Ja, was zum Essen, das ist gut, ja. Also wenn Sie mir bitte das Buch bestellen würden, das kommt doch dann bis morgen, oder? Wie ist es? Ja, Also wenn wir jetzt vielleicht mal in die Schallplatte reinhören können. Ja, das würde ich auch sagen. Jetzt hören wir erstmal die Schallplatte an, ne? Das Establishment kommt aus dem Nachbarland Frankreich. Es sieht männlich, charmant und unbestechlich aus. Der Mann, der es repräsentiert, benötigt Atmosphäre, ebenso wie schöne Frauen, die er besingt. Die Herren zählen weniger zum Publikum des französischen Weichmachers. Seine Zuhörer sind in erster Linie Damen mittleren Alters, die beim Blick aus seinen feurigen Augen dahinschmelzen oder unter Hypnose fallen. Ist Gilbert Bécaud ein Frauentöter? Es gefällt mir zu gefallen, aber ich tue nichts dazu, erklärt der Künstler mit der Nonchalance, die den Mann von Welt erkennen lässt. Gilbert Bécaud sagt über sich selbst, ich bin mit Poesie aufgewachsen. Die Götter meiner Jugend waren der Schriftsteller Saint-Exupéry und mein Lieblingskomponist Chopin. Ich bin am 24. Oktober 1927 in Toulon zur Welt gekommen. Französisch ist die Sprache meiner Geburt, Frankreich das Land meiner Herkunft. Jedoch lebe ich durch meinen Beruf quasi in der ganzen Welt und spreche aus diesem Grund viele Fremdsprachen, ohne jedoch in der jeweiligen Fremdsprache meinen französischen Akzent zu verbergen. Meine Abstammung hat meine Welt ähnlich gezeichnet wie Italien das Werk Stendals. Sie erschafft sich in meinen Liedern unbewusst neu, sie ist ihr unsichtbarer, aber wirklicher Hintergrund. In Wirklichkeit heißt er François Silly. Bien, je ne veux pas que tu regrettes les soleils que tu as ratés. Nein, es tut mir leid, ja, jetzt habe ich das Radio-Essay plötzlich schon mittendrin gehabt. Hat mir sehr gefallen, ja. Ich habe ja vorher angekündigt, dass das Radio-Essay hinterher kommt. Und Sie haben es aber schon gemerkt zu Hause an den Eltern und an Ihren Visomatic-Ansteckkarten. Da können Sie uns sehen, die Frau Nislein-Finskay, das lohnt sich nicht. Aber der Herr da hinten ist sehr stattlich. Dankeschön, wenn Sie vielleicht erst mal ein Buch bestellen wollen. Ja, das tut jetzt nicht zur Sache, aber jedenfalls, das Radio-Essay kam jetzt doch gleichzeitig. Das war jedenfalls eine sehr schöne Schallplatte. Hat mich unheimlich angesprochen. Vielleicht auch kaufen, ja? Ja, doch, ja. Dann verkaufe ich sie Ihnen. Vielleicht bestellen Sie jetzt erstmal mein Buch. Das ist eine Unverschämtheit, wie Sie mit Ihren Kunden hier umgehen. Also, das ist doch unhöflich, das mit dem Buch bestellen, das ist so eine Sache. Sehen Sie, ich habe da so ein Programm und da ist aber das Benutzeroberfläche. Das ist also ganz furchtbar. Und ich habe also schon jahrelang eine Computererfahrung mit Chips. Also, da kann ich Ihnen, das geht zurück bis in die Römerzeit. Und da kann ich also Ihnen bestätigen, hier schriftlich, da habe ich schon den Zettel vorbereitet, dass ich also mit solchen Programmen große Erfahrung habe und ich komme damit nicht klar. Ich kriege diese Information nicht hinein, wie sagen Sie, heißt der Herr Ulrich Pflock, da können Sie mal den hier, ich gebe das ein, das klingt jetzt nicht so richtig, aber... Ja, da leuchtet schon alles auf dem Bildschirm. Ja, vor allem macht es Geräusche, wenn Sie Ihre Anwendung schließen, was? Das heißt, also wir haben ja bei unserem Max-Planck-Institut ja auch nur Pech mit unserem Computer, nicht? Also wissen Sie, das interessiert mich alles zwar schon. Wo ich also immer die Messergebnisse an den Fliegen dann in eine Tabellenkalkulation dann eintrage, nicht? Ja. Und neulich habe ich da also was in die falsche Spalte geschrieben, nicht? Und dann kam so eine Fehlermeldung, nicht? Und es ist alles abgestürzt, nicht? Ja, ich habe dann natürlich gleich den Mechaniker angerufen, nicht? Und der konnte aber irgendwie auch nichts machen. Also ich arbeite jetzt im Moment ganz von Hand am Institut. Das ist ein eigentlich untragbarer Zustand. Also ich bin ja gar nicht Besitzer. Haben Sie überhaupt zugehört? Ja, untragbarer Zustand. Ich habe es noch im Hinterohr. Ja, genau. Das ist Hinterohr schwirrt ein untragbarer Zustand. Ja, ich verstehe. Schlimm. Schlimm, wirklich schlimm. Also ich meine, Computerbenutzer ist einfach eine Tätigkeit, das muss doch möglich sein, in einem Buchladen ein Buch zu bestellen. Sehr problematisch ist nicht, angesichts der schlechten Programme, die es überall gibt. Kunden ab, schlechte Benutzeroberflächen, alle stürzt ständig ab, nicht? Und jetzt haben wir uns ein bisschen totgelaufen, Frau Nislein-Finskay, weil Sie erzählen hier ja Sachen, die sicher nicht interessant sind für unsere Hörer. Ja, ich habe übrigens bei meinem Rechtsanwalt, habe ich gesehen, der hat da so ein Programm gehabt, so eine Textverarbeitung, das war ja auch unmöglich. Also wenn ich Rechtsanwalt wäre, ich würde meine gesamte Korrespondenz mit der Schreibmaschine schreiben. Da kann ich Ihnen jetzt was anbieten, wenn ich Ihnen schon das Buch nicht bestellen kann. Ja, das können wir vielleicht nochmal besprechen, aber ich denke, da lässt sich doch was machen, hä? Ja, wie gesagt, das tut jetzt nicht zur Sache, aber ich kann Ihnen vielleicht anbieten zu Ihrem Rechtsanwalt, dass ich da vielleicht hätte ich was in der Schublade. Ja. Der unveröffentlicht liegt da seit Jahren drin und vielleicht, wenn ich es jetzt ausspielen könnte. Ja, das wäre doch schön. Haben Sie da Interesse? Ja, dann tue ich das jetzt und kommen Sie doch mal hinter die Theke, da hören Sie es besser. Kommen, Sie, kommen Sie mal hier mit nach hinten. Dove berufe. Einen schönen guten Abend, liebe Zuhörer. Ja, hallo. Wir begrüßen Sie heute von der Jura-Party aus der Festhalle der Universität hier Tübingen. Im Festsaal in der neuen Aula. Die Stimmung ist prima. Im Hakenkreuzsaal. Ja, wie wir Juristen sagen. So, das heißt mein Juniorpartner Gerald Finskay. Hallo Günther. Und ich selbst, Günther Finskay von der Kanzlei Finskay und Finskay. Ja, Rechtsanwalt und Notar, immer für Sie da, unser Spruch. Haben heute Abend zum Thema des Abends zur zentralen Frage erhoben und erkoren. Ach, der Beruf des Anwalts, Rechtsanwalt. Wir sind beide Rechtsanwalt und es stinkt uns, müssen wir ehrlich sagen. Das ist ein Beruf, der uns nicht so richtig gefällt. Sehen Sie, versetzen Sie sich in unsere Lage. Versuchen Sie das. Mal, das ist nicht einfach. Beginnen morgens unsere Tätigkeit. Wir treten im Büro an und stellen fest, der Schreibtisch ist nicht sauber gefegt. Jedenfalls nicht so richtig sauber. Man sieht Staubkörner manchmal. Ich habe die Teetassenflecken vom Vortag noch auf dem Tisch. Gottes Willen. Ich muss mir das nur vorstellen, dann wird mir ganz anders. Und Sie wissen, wie Darjeeling Highland auf die Hausoberfläche wirkt. Ja, vor allem der Gute vom Teehaus König. Ich selbst habe dann noch ein weiteres Problem im Gerichtssaal. Der Ständer, Sie kennen das, der Ständer, wo das bürgerliche Gesetzbuch drauf liegt. Ja. Dieser Ständer wird nämlich nie richtig abgewischt. Unter dem Gesetzbuch sieht man... Das ist mir auch schon aufgefallen. Ständerholz, das seit mindestens 14 Jahren nicht abgewischt worden ist. Ich finde, es ist wirklich eine Zumutung. Ich selber bin jetzt überhaupt nicht mehr gerne im Gerichtssaal, obwohl mir der Beruf anfangs... Ich dachte, es würde mir liegen, aber unter diesen Umständen... Ja, ich habe auch festgestellt, dass die Vorhänge bei uns in der Kanzlei also erheblich stinken. Also man merkt es nicht so sehr, wenn man am Schreibtisch sitzt, aber wenn man... durch die Kanzlei geht, Gedanken gesagt, sich sammelt, ein bisschen in sich geht. Neulich habe ich ein Stück Faden auf dem Perserteppich gefunden. Und unsere Sekretärin, Frau Fräulein Finskai, hat es nicht weggemacht. Sie weiß natürlich nicht, nach welchem Gesetz das strafbar ist, der Paragraph 222 BGB, aber sie muss sich vorsehen. Ich denke, wir müssen dagegen vorgehen. Was war es für ein Faden? Rechtsanwalt ist ein ganz, ganz doofer Beruf. Ich hatte kürzlich... Bloß nicht Rechtsanwalt werden, ein ganz schlimmer Beruf. Du hattest kürzlich... Na, es interessiert eh keinen Menschen. Piep. Guten Tag, hier ist der Verkehrsfunk der Wüstenwelle mit einer Durchsage, heute gestaltet von der Bundeszentrale für politische Bildung. Bitteschön. Guten Tag, meine Damen und Herren. Der Linksextremismus, meine Damen und Herren, ist eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Darauf wollte ich an dieser Stelle noch mal hinweisen und deswegen sagen, fahren Sie äußerst rechts. Das wollte ich, also wie gesagt, hier an dieser Stelle Ihnen einmal ans Herz legen, Ihnen raten, meine Damen und Herren. Auf Wiederhören. Und das gilt natürlich auf allen Straßen und Wegen. Dies war der Verkehrsfunk der Wüstenwelle mit einer wichtigen Sicherheitsdurchsage, heute gestaltet von der Bundeszentrale für politische Bildung. Piep. Ja, Sie sehen es doch, dass ich also praktisch auch mit diesem Programm nicht klarkomme. Sehen Sie da diese Eingabemaske? Ich habe mich wirklich bemüht. Ja, Sie können es auch ruhig nochmal versuchen. Kann man ganz deutlich sehen. Ich versuche es nachher nochmal. Ne? Frau Nüßlein-Finska, vielleicht, wenn Sie jetzt die Platte kaufen, damit ich mal ein bisschen Einnahmen vorweiten kann. Gerne, wenn Sie hier eintragen wollen, bitte hier in dieser Liste einmal. Ja. Und dann hier in diesem Bogen nochmal hier unterschreiben. Oh, das ist ja kompliziert. Ja, es ist kein einfacher Beruf hier. Und wissen Sie, wenn ich Ihnen nicht nachweisen kann, dass ich was verkauft habe hier, dann bin ich morgen gefeuert und muss wieder wie letzte Woche mir einen neuen Job suchen, wieder hier. Und das ist dann auch anstrengend. Dann unterschreibe ich hier mal. Ja, vielleicht mit dem richtigen Namen, nicht mit dem Krakel. Naja, ist jetzt egal, jetzt ist schon passiert. Sie mit Ihrem Buch, vielleicht wollen Sie Gelbwurst. Ich habe auch Gelbwurst für Sie. Nein, ich wollte bitteschön von Ulrich Pflock. Ja, ich weiß es ja. Das Buch muss ich hier in dem Kästchen bei Religionszugehörigkeit was ankreuzen? Ich meine, das ist doch datenschutzrechtlich hier. Ach so, nein, kreuzen Sie Islamkunde an, dann merkt das Verfassungsschutzamt bundesweit nicht. Aha. Ja, wenn Sie meinen. Ja. Wie ist es jetzt mit der Gelbwurst, guter Mann? Gelbwurst, ich habe kein Interesse an Ihrer Gelbwurst, die stinkt bis hier. Also ich nehme an, Sie haben sie in diesem Raum da hinten, wo diese Rauchschwaden unten herauskommen. Nein, das ist nun mal Räucherschinken und das raucht nun mal. Das war ganz nützlich in dieser Sauna, ich habe gleich den Ofen umfunktioniert. Rauchen ist aber gesundheitsschädlich. Ja, Sie als Naturwissenschaftlerin von Nüßlein-Finskai müssten aber wissen, dass weltökonomisch gesehen das Rauchen als Glimmstängel abfackeln, wenn man da flüssigen Sauerstoff drüber gießt, so schnell geht, dass man gar nicht bemerkt, wie gesundheitsschädlich es rückwirkend gesehen auf die Biografie einwirkt und einem damit die Lebenserwartung vermindert. Wir haben 3500 Drosophila Fliegen in einer Rauchkonzentration ausgesetzt und 2817 sind gleich gestorben. Was und machen Sie 315 denn da? Finger von dann, dem Computer weg. Noch hinterher. Hören Sie, wenn Sie das Buch nicht bestellen können, dann mache ich es eben. Was haben Sie gesagt? Entschuldigung, der Herr hat mich hier völlig aus dem Konzept, also hat Sie aus ich weiß gar Konzept nicht, was der Herr überhaupt will. Warum steht der hier überhaupt rum? Ja, kaufen Sie doch ein anderes Buch. Sehen Sie mal, ich habe da hinten ein gelbes. Nehmen Sie doch das. Ich kann Ihnen übrigens meine Doktorarbeit sehr empfehlen. Es geht da um die Genetik der Drosophila-Fliege. Nein, ich wollte von Ulrich Pflock das Buch. Das ist ja allgemeinverständlich. Also das werden auch Sie vielleicht dann mit Ihrem begrenzten geistigen Horizont dann Unverschämtheit. Lesen können. Seien Sie froh, dass ich Ihnen keine scheue. Oh, das ist doch unhöflich. Jetzt geht es schon wieder los. Also... haben Sie jetzt die Unterlagen hier aus? Ja, ich sehe. Ja, sehr schön. Gut. einmal das erledigt. Ja, vielleicht lege ich nochmal dann die Platte auf so lang und Sie können ja dann überlegen, muss denn das was sein? Sie mit dem Buch dann machen so lang. Nicht ja, bestellen dafür. Natürlich. Ja gut, dann legen wir jetzt halt auf. Je te promets. Innerhalb kürzester Zeit hatte er mit der Hilfestellung Edith Piafs im französischen Showgeschäft Fuß gefasst. Und er wurde nicht nur zum Sprecher seiner Generation, sondern zu einer Art Napoleon dieser Branche. Monsieur 100.000 Volt nennen ihn liebevoll die Franzosen. Ferner schmückt man ihn auch mit dem Beinamen Mr. Olympia. Denn immer wieder kehrt er von seinen Tourneen in die Carnegie Hall Frankreichs zurück und bringt das, was er zwischen New York und Tokio, Moskau und Rom erlebt und in Musik gefasst hat. Il faut souvenir, man muss noch zu lachen wissen, wenn auch das Beste nicht mehr ist. Wenn er auf der Bühne steht, kommt er sich zuweilen etwas verloren vor, denn seine One-Man-Show geht über 2 volle Stunden und es wirkt zeitweise komisch, wenn er sich als einsame, verlorene Gestalt auf der riesigen Bühne bewegt. Sein Anzug ist dunkel, dunkel seine Krawatte, dunkel alles um ihn. Nur das grelle Scheinwerferlicht lässt sein Gesicht kalkig über der Finsternis schweben und seinen Mund. Der Mund, der von Liebe singt und spricht, einer Amour-Tristesse, traurig, wie heute die Liebe zu sein hat. Wenn er singt, ist er trotz scheinbarer Gelassenheit wie mit 100.000 Volt aufgeladen. Wer unter Spannung steht, sagt er, wer Angst hat und gegen etwas ansingt, der ist gut. Ehrlich und ergriffen ist er. Singen ist ergreifen. Und diese Einstellung bringt Gilbert Bécaud seinem Publikum zum Ausdruck, mit einer Stimme, die packender, gewaltiger und aufregender ist als die eines strahlenden Tenors. Es ist die Stimme eines Menschen von heute, eines Einzelnen aus der großen grauen Masse, der sein Leid und seine Freude hinausstöhnt und schreit. Gilbert Bécaud ist ein engagierter Künstler. Wenn er auf der Bühne steht und singt, zuckt sein Körper wie unter Stromstößen. Seine Finger umkrallen das Mikrofon, als wollten sie es wie eine Zitrone ausquetschen. Bécaud ist mehr als ein Sonnenkönig des Chansons. Er ist engagierter Sänger, ein Mann der Barrikade, ständig im Aufbruch. Einerseits will er den Massen nah sein, schlagerkonform bleiben, andererseits verteidigt er mit Zähnen und Klauen das Traditionsmodell des französischen Chansons. Genau in diesem Grenzbereich liegt seine Individualität. Kompositorisch wie sängerisch. Er will eben mehr als Routine. Er ist ein Künstler, der etwas mitzuteilen hat, ein Sänger, der mit seinem Vortrag verzaubert, schockiert und begeistert. Er ist ein Chansonnier, der bis zur Erschöpfung das Letzte aus sich herausholt, bis die Scheinwerfer verloschen sind. Internal Error. Also ich habe jetzt wirklich Schnauze voll langsam hier. Ja, ich kann Ihnen auch sehr empfehlen, das neue Buch von Helmut Schmidt, Reitet für Deutschland. Um Gottes Willen, das klingt ja grauenvoll. Nein, nein, das ist sehr interessant. Nein, das interessiert mich nicht. Das ist doch, der ist doch ein SPDler. Ja, ja. Aha. Das kann mich gar nicht interessieren. Wieso? Ja, jetzt hier schon wieder eine Fehlermeldung mit Schließen. Also ich habe dich noch... Sag mal, sind die Zuhörer schon wieder da? Oh, ganz schlechter Witz von mir. Aber ich glaube, die sind wieder da und... ja, wir haben gar nichts vorbereitet, ne? Ja, das ich mache ja, einfach einen Beitrag. Ich könnte vielleicht aus meinem Buch vorlesen, oder? Ja, aber das interessiert die Zuhörer ja nicht. Ich mache einfach was an. Ist aber sehr interessant. Ja, machen Sie mal, solange das andere läuft. Aus der Welt der kleinsten Tierchen. Heute die Sozialdemokraten. Ja, guten Tag, Herr Finskay. Sie sind... Schwabing, mein Name. Finskay habe ich hier in meinen Unterlagen. Das muss ein Fehler sein. Ich kann mich nicht erinnern. Wie sagen Sie, dass Sie heißen? Schwabing. Rudolf Schwabing. An den Namen kann ich mich nicht erinnern. Also hören Sie mal, ich bin im Wahlkampf zur Bundestagswahl überall... Tatsächlich. Gewesen, also auch. Im Fernsehen auch? Auch in Reutlingen bin ich gewesen. Ja, ich habe das verfolgt im Fernsehen. Ich habe auch die Wahlkampfveranstaltung der SPD in Reutlingen besucht. Ich kann mich an ihr Gesicht auch nicht. Darf ich mal. Ja, der Bart? Nein, das müsste ich wissen. Das müsste ich wissen, Herr Schaping. Also, ich Schaping, bin doch sagen Sie, ja? Sehr erstaunt, ja. Ja. Also, Herr Scharping, Herr Finska, ich bleibe lieber bei Finska. Also, Herr Finska, ich habe hier in meinen Unterlagen, dass Sie Parteichef der SPD, SPD sagt man doch. Ja, ne? Sozial, ja, das ist richtig, ja. Das heißt Sozialdemokratische Partei. Ja, ja, Deutschlands. Ach, daher das D hinter dem B. Ja. Ich wollte gerade schon zur Frage ansetzen. Ah ja, Sie sind eine Splitterpartei. Also, ich weiß nicht, ob man das hier so... beim Zusammenbruch der Grünen. Im Jahre 1986. Unwidersprochen hier stehen lassen. 86, kann. Dann widersprechen Sie ruhig. Wir sind ein kontroverses Medium und wir haben gerne disparate Meinungen hier präsent. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands geht auf eine lange Tradition zurück. Also, wenn wir da beispielsweise. Ja, das hängt jetzt davon ab, was Sie unter lange Edgar, verstehen. Nein, wie hieß er noch sagen gleich? Wir, zehn Jahre sind vielleicht für einen von Ihrem Schlag schon recht lange. Ferdinand, wie hieß er noch gleich? Turm von Babel. Nein, sowas Französisches. Ich habe den Namen vergessen. Ja, Porsche. Ja. Ferdinand. Ja, ich weiß nicht genau. Dann hatten wir Michael Schumacher. Alles Personen, die unsere Tradition begründen. Von einer Splitterpartei möchte ich da nicht sprechen. Aber Sie können doch nun nicht bestreiten, dass selbst einem aufgeschlossenen und mit einem begnadeten Gedächtnis begabten Beobachter wie mir, da die Teilnahme der SPD am bisherigen politischen Leben dieser Bundesrepublik Deutschland, dieses jetzt wiedervereinigten Gesamtstaates Deutschland, der ja auch zu neuen Ufern jetzt aufbrechen soll, dass einem, wie gesagt, aufgeschlossenen Menschen wie mir die bisherige Teilnahme ihrer Partei verborgen blieb. Und da muss ich mich wundern, wenn Sie jetzt sagen, keine Splitterpartei, da hätte ich mir das erklären können, aber Sie sagen ja, nein, wir sind keine Splitterpartei, da müssen Sie mir diesen Effekt sozusagen, dass Sie nicht wahrnehmbar waren, doch näher erläutern. Bitte, Herr Finske. Ja, ich denke, und ich habe das auch schon nach der Wahl in Berlin gesagt, wo wir immerhin noch mehr als doppelt so viele Stimmen hatten wie die Freien Demokraten. Also ich kann das nicht die Freien Demokraten, Sie ja. können sich sicher noch erinnern. Ja, ja. Naja. Und ich habe damals gesagt, und das ist auch meine heutige Meinung, es ist uns einfach nicht gelungen, den Wählerinnen und Wählern, kannst du mal schauen auf Freie Demokraten, die bitte? Hervorragende Arbeit, die wir Sozialdemokraten in den letzten Jahren gearbeitet haben, ja. so an die Wählerinnen und Wähler zu vermitteln, dass für die verständlich ja. würde, dass wir Herr als Finska, Sozialdemokraten ich würde sagen, ein unverzichtbarer Bestandteil ich habe den Eindruck, dass einer jeden Demokratie. Das, was Sie hier erzählen, den Hörern nicht interessiert, das interessiert mich nicht. Ich nehme an, das interessiert und, Sie nicht einmal selbst. Ganz besonders auch, wenn ich sehe, wie Ihr angesichts der drängenden Gesichtsausdruck sozialen hier allmählich Probleme, ins sich Murmeltierhafte hinüberspielt, das hängt aber wahrscheinlich auch mit den Haaren zusammen, dann würde ich sagen, machen wir doch einfach jetzt aus und kehren zurück zur Tagesordnung. Ne? Ja, ich wollte eigentlich. Auf Wiedersehen, noch, Herr Finske. Der chemischen Eigenschaft der Genome, die wir bei der Drosophila hier in einer Anreihung auffinden. Ja, das ist sehr interessant. Jetzt vielleicht hatten Sie aber doch Ihren Schnabel. Ihren ich bin noch nicht fertig mit dem Kapitel. Schnallenschnabel. Ja. Ja. Ja, das interessiert den Zuhörer nämlich jetzt allmählich wirklich nicht mehr. Ich muss dann auch ein bisschen in Schutz nehmen zu Hause an Geräten, weil sonst wird er überflutet von einer Informationsmenge, die gerade zu fantastisch Tisch anmuten will. Also ich fand es sehr interessant, muss haben Sie es sagen. Jetzt geschafft mit meinem Buch? Aber was ich Ihnen anbieten kann, guter Mann, wie heißen Sie eigentlich? Finskei, mein Name. Guten Abend. Ja, was ich Ihnen anbieten kann, Herr Finskei, den Namen habe ich schon mal gehört. Naja, was ich Ihnen also anbieten kann, ist Folgendes. Der Herr Pflock hat uns einen Brief geschrieben hier. Ich kann Ihnen das hier vorführen, zeigen. Es ist also nicht zu erkennen, es sind nur Zahlen und Buchstaben. Ulrich Pflock, ja. Ja, man muss da ein Auge für haben, dass man da was erkennt. Der ganze Zettel ist voller Buchstaben und Zahlen. Die Leute, die unsere Visomatic-Einsteckkarte für 250 Mark erworben haben, die können sehen, die anderen haben leider Pech gehabt. Und wenn man da ein Auge für hat, dann sieht man, dass da Ulrich Pflock uns seine neuen 5 Bücher ankündigt. Und da kann ich Ihnen Vormerkungen ausstellen. Also ich habe hier hinten einen kleinen Drucker und eine Siegelmaschine. Und da kann ich Ihnen also so Vorzugsscheine praktisch hier anfertigen. Und die können Sie mitnehmen und dann in ein paar Jahren wiederkommen. Und dann ein Buch kaufen, wenn Sie wollen. Sie müssen dann nicht. Sie müssen jetzt zahlen und Sie können dann auch an die Enkel verschenken, wenn es mal soweit ist. Was sind das für Bücher, bitteschön? Ja, also vielleicht, Frau Nüttlein, finde ich ja Sie als Naturwissenschaftlerin. Ich kann den Bericht nämlich leider auch nicht lesen. Aha. Aber die können doch bestimmt hier was erkennen, ne? Da ich vielleicht in dieser Gruppe von Nullen und Einsen da, das sieht mir doch wie ein Titel aus, ne? Was ist, was steht denn da? Ja, also der erste Titel heißt, der Lüger ist ein Arsch. Ja, das kennen wir von unserem Herrn Pflocken, ja. Also solche Titel formuliert er gerne mal. Ja. Aber das Buch möchte ich nicht haben, das klingt nicht sehr angenehm. Sehr interessant hört sich das an. Ich finde nicht, nein, ich finde, es hört sich grauenvoll an. Was gibt es denn noch? Da heißt es, vom geteilt durch zum Mahl. Brudermahl, keinsmal, Abendmahl. Was meint denn der Herr Pflock da? Das ist Abendmahl, nehme ich an. Also, so wie ich ihn kenne, ist es bestimmt das Abendmahl. Es ist da sicher eine christliche Lektüre dann, wenn ein Abendmahl drin vorkommt, möchte ich meinen. Ja, bestimmt. Ist ja auch abendländisch. Abendmahl ist abendländisch, wenn Sie den Wortwitz verstehen. Bitte, den nächsten Titel. Und Gott schuf Schilberbeko. Also das würde ich vielleicht gleich schon mal vormerken. Das interessiert mich besonders. Ja, wenn Sie hier bitte auf diesem Formular... Muss ich da meine Religionszugehörigkeit nochmal oder kann oder ich den Durchschlag Habe ich es richtig verstanden? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir nehmen lieber neuen Satzformulare. Das hat ja alles keinen Sinn hier. Wenn Sie hier vielleicht nochmal Ihre Verwandtschaftsverhältnisse eintragen, Blutzugehörigkeiten, die kennen das... genomische Abweichungen von Vorfahren, Bildern auf Plakaten, kann man sehen manchmal, dass sie mir das hier alles richtig eintragen. Dann haben wir hier noch einen vierten Titel, glaube ich, aber das kann ich auch wieder nicht der... Ja, hier heißt es... Der Computer, Geisel der Menschheit. Ja. Das dürfte doch Sie interessieren vielleicht. Ja, das interessiert mich allerdings, denn ich habe es ja bislang nicht geschafft, mich auch in diese Elektronenwelt, sage ich jetzt mal, verzerrend einzufinden. Und da ist aber noch ein fünftes unten dran. Wenn ich das richtig sehe, ein Subskriptionsangebot für das Buch der Tugenden, Band 2, 3 und 4, zusammen im Schuber, in der Leinenausgabe. Mit Goldbändchen in jedem Band. Für nur Band. 298 Mark Subskriptionspreis. Ja, jetzt steht hier vorne noch drauf, falls unzustellbar, bitte zurück. Falls Empfänger verzogen, mit neuer Anschrift zurück. Ich verstehe das alles überhaupt nicht. Ja, das kommt immer häufiger vor, dass Kinder verzogen sind. Also ja, die müssen dann zurück Erziehung an den Erzeuger. Ist einfach heute aufgrund... jetzt haben wir uns wieder verrannt, Frau Nüßlein-Finsker. Was ich sehe schon, wenn diese Naturwissenschaftler versuchen, irgendwas hier zu formulieren, dann geht das doch meistens schief. Ich bin ja auch gerade mit einem Ohr hier dabei, das Formular auszufüllen. Also das machen Sie aber sehr gut, wie ich sehe. Ja. Was war Ihr Vater? Oh, jetzt habe ich mich hier verschrieben. Moment. Gottes Willen, Sie sind ja nicht ganz bei Ton. So, das kann doch niemals stimmen. Also ich hätte dann gern, dass der Lüger ist ein Arsch, ist beim... Zweiten drüber wegdenken, gefällt es mir dann doch ganz gut, glaube ich. Und vom geteilt durch zum Mahl, da lerne ich wahrscheinlich dann was dazu. Also wenn es da ums Abendmahl geht, ist mir das auch recht, denn ich habe diese christliche Religion ja bislang nie verstanden. Also ich habe nie verstanden, was das mit diesem Brotbrechen auf sich hat. Ich habe zwar noch nie Brot gebrochen, aber ich finde, das ist sehr... Ja, also da kann man dann ein Brechmittel einsetzen. Also beispielsweise kann man dann verschiedene Chemikalien einnehmen, den Brechreiz... Nein, das hatten wir schon vorhin, da hat der Zuhörer gerade weghören müssen. Jetzt haben wir vielleicht noch eine kleine Überraschung für den Zuhörer zu Hause. Aha. Was ganz speziell ist, vielleicht können wir uns vorher schon mal verabschieden. Ja, mich dann schon mal. Ja, Frau Nüßlein-Finsker wurde inkorporiert, sage ich jetzt mal, von Martin Jung. Und der andere, der heute an der Sendung mitwirkte, das war Frau Nüßlein-Finsker, sagen Sie es vielleicht. Ja, das war Karl Schreiber. Ja, und jetzt kommt unsere großartige Überraschung, eine Folge aus der Serie, sagen Sie es vielleicht. Ja, Kulturgüter. Jetzt drängen Sie mich nicht so ab. Bitte, dann stellen Sie sich hier mit her. Kulturgüter, wie gesagt, Europas. Aber das wird ja auch gleich noch hier in dem Jingle, glaube ich, nochmals... Ja, stimmt, dann kommt jetzt also das Jingle von Kulturgüter Europas. Und zwar nämlich jetzt. Ja. Kulturgüter Europas. Folge 14. Over and over, I keep going over. Wie aber kam man zu dieser Annahme, dass Schilberbeko am Ende seiner Karriere sei? Oder war es vielleicht eine Verallgemeinerung des Chansonniers? Wo steht denn eigentlich das Chanson heute? Am Anfang einer neuen Epoche, getragen von Kommerzialität, eingebettet im Bewusstsein, solche Lieder seien Gralshüter einer heilen Welt? Oder liegt das Chanson abseits des zentralen Begriffs Show? Ein bisschen Protest, ein wenig Gewissen, ab und an der Liebe das Wort redend? Selten, dass so anspruchsvolle Schlager- und Chansontitel so verkonsumiert werden, um als Schallplatte in den Hitparaden zu landen. Das warme, dunkle Timbre von Gilbert Bécaud machte es möglich. Er ist ein Genießer in jeder Hinsicht. Der 46-Jährige führt das Savoir-Vivre mit einer Überzeugung aus, die einem den Atem nimmt. Also ich möchte noch darauf hinweisen, dieser Text, das ist auf dem Plattencover der Platte von Gilbert Bécaud, die heißt Anthologie. Und der Text stammt von Jens Glaser. Nicht so kalt. Und sie saß mir vis-à-vis. Sie hatte so schöne blaue Augen. Nathalie, Nathalie. In ihrem Zimmer bei der Universität waren Freunde da von ihr und es wurde ziemlich spät. Denn wir lachten, der Krimsekt war so gut und schon tanzten sie und mit mir Nathalie. Dai, dai, Nathalie.